Der Djinn stieß einen scharfen Adlerschrei aus und eilte fort. Überall, wo er vorüberkam, begann es sich zu regen in den großen und kleinen Zelten und den anderen Lagerstellen. »Er hat sich überhaupt nicht gewehrt«, knurrte Hykrion und wies mit einer Kopfbewegung auf Atreo, der reglos und gesenkten Hauptes dastand. Bastian wandte sich ab und setzte sich auf einen Stein. Als die fünf schwarzen Riesen Fuchur brachten, hatte sich bereits eine große Menge rund um das Prachtzelt versammelt. Beim Näherkommen des stampfenden metallischen Gleichschritts wichen die Zuschauer auseinander und gaben eine Straße frei. Fuchur war weder gefesselt, noch berührten die gepanzerten Riesen ihn, sie gingen nur links und rechts von ihm mit gezogenen Schwertern. »Er hat sich überhaupt nicht gewehrt, Herr unserer Herrin«, sagte eine der blechernen Stimmen zu Bastian, als der Zug vor ihm hielt. Fuchur legte sich vor Atreo auf den Boden und schloss die Augen. Eine lange Stille trat ein. Die letzten Nachzügler aus dem Heerlager eilten herzu und streckten die Hälse, um zu sehen, was es gab. Die einzige Person, die nicht zugegen war, war Xayide. Das Flüstern und Raunen erstarb nach und nach. Alle Blicke wanderten zwischen Atreo und Bastian hin und her. Im grauen Zwielicht wirkten ihre reglosen Gestalten wie ein für immer erstarrtes Bild ohne Farben. Endlich erhob sich Bastian. »Atreo«, sagte er, »du wolltest mir das Zeichen der kindlichen Kaiserin stehlen, um es dir selbst anzueignen. Und du, Fuchur, hast es gewusst und mit ihm geplant. Ihr beide habt damit nicht nur die Freundschaft besudelt, die einmal zwischen uns bestand. Ihr habt euch auch des schlimmsten Verbrechens gegen den Willen Mondenkinds schuldig gemacht, die mir das Kleinod gegeben hat. Bekennt ihr euch schuldig?« Atreo warf Bastian einen langen Blick zu. Dann nickte er. Bastian versagte die Stimme und er musste zweimal ansetzen, ehe er weitersprechen konnte. »Ich denke daran, Atreo, dass du es warst, der mich zur kindlichen Kaiserin gebracht hat. Darum will ich euch euer Leben schenken, das Leben eines Diebes und eines Diebsgesellen. Macht damit, was ihr wollt. Aber geht fort von mir, soweit ihr könnt, und wagt es nie wieder, mir vor die Augen zu treten. Ich verbanne euch für immer. Ich habe euch nie gekannt.«